Ja, willkommen diesseits, jenseits und abseits der Geschlechtergrenzen. Heute mit einer Referentin, die vorzustellen praktisch schon müßig ist. Deshalb habe ich heute die Ehre und das Vergnügen, sie dennoch vorzustellen. Heute referiert Binia Damczak von solch unterschiedlich ausgerichteten Medien wie FSK und Junger Welt gleichermaßen gerne um Interviews angehauen. Autorin dieser zwei mittlerweile berühmten Bücher Kommunismus, kleine Geschichte, wie alles anders wird und besonders schön gestern Morgen über die Einsamkeit kommunistischer Gespenster und die Rekonstruktion der Zukunft. An Mitherausgeberinnenschaften würde ich noch hinweisen auf die Reihe Kitchen Politics, queer-feministische Intervention, dabei den Band Aufstand in der Küche. Um jetzt nicht noch mehr Aufhebens zu machen, übergebe ich voller Begeisterung an die Referentin Bini Adamczak. Dankeschön für die freundlich-euphorische Einleitung und für die Einladung. Ich war ja schon mal hier, auch genau in diesem Raum, schon vor 5 Jahren. Ich hoffe, nicht so viele von euch haben den Fehler gemacht, sich nochmal das anzuhören, was ich damals erzählt habe. Ich habe den Fehler gemacht und durfte dann feststellen, dass ich eigentlich fast gar keine Erkenntnisfortschritte gewonnen habe in den letzten 5 Jahren und noch zu einem ziemlich ähnlichen Thema sprechen werde. Das ließ sich nicht vermeiden, es fehlt an Originalität. Ich würde auch gerne den Vortrag heute irgendwie mit einem Scherz beginnen, um diese sehr universitäre Raumsituation etwas aufzulocken. Allein mir fällt überhaupt kein Scherz ein, was am Thema liegen könnte. Ich habe in den letzten Jahren eher Vorträge gehalten zum Stalinismus. Da hatte ich eher Witze parat, aber das Thema Liebe scheint dann doch etwas ernster zu sein. Liebe beziehungsweise Kapital beziehungsweise Liebe, darum geht es heute. Oder genauer um die kapitalistische beziehungsweise Liebe und die kapitalistische beziehungsweise Ware. Und um die Beziehung dieser beiden Beziehungsweisen zueinander. Und diese Beziehung ist zugleich, oder die Frage nach dieser Beziehung ist zugleich die Frage nach den Bedingungen der Liebe in Zeiten des Kapitalismus, was der schönere Titel gewesen wäre, wenn er nicht mit Trademark schon ein bisschen weggegeben wäre. Zumindest ist die Frage der Beziehung von den Beziehungsweisen Liebe und Ware dann die Frage nach den Bedingungen der Liebe im Kapitalismus, wenn wir die wahren Beziehungen als die Kernbeziehung der kapitalistischen Ökonomie verstehen. Und als solche, als Kernbeziehung der kapitalistischen Ökonomie, als ist die wahren Beziehung auf den ersten Blick der Liebesbeziehung ziemlich stark entgegengesetzt. Die wahren Beziehung ist definiert beispielsweise durch Rationalität, durch Nüchternheit, Kühle, Distanziertheit, Sachlichkeit, Materialität. Die Liebesbeziehung im Gegensatz dazu durch Intimität, Emotionalität, Nähe, Affektivität. Aber auf den zweiten Blick oder auf den Blick in das Programmheft, in die Ankündigung des Vortrages, da wird es nämlich schon verraten, offenbart sich zugleich auch eine gewisse Ähnlichkeit zwischen diesen beiden Beziehungsweisen, eine Homologie, könnte man sagen, eine Strukturähnlichkeit. Beide zeichnen sich nämlich aus durch eine erstaunliche Gemeinsamkeit, eine erstaunliche Verbindung, eine erstaunliche Symbiose fast von Singularität auf der einen und Universalität auf der anderen Seite oder anders formuliert von Privatheit und Öffentlichkeit. Das lässt sich an der Ware recht einfach und klassisch zeigen. Die Ware hat trotz ihrer seriellen Produktion, sie wird ja meistens in Fabriken hergestellt und viele Waren sehen sich ziemlich ähnlich, aber trotz dessen ist sie Trägerin eines spezifischen Gebrauchswerts, das heißt, sie hat einen spezifischen Nutzen und mit diesem spezifischen Nutzen hat sie die Fähigkeit, spezifische, besondere Bedürfnisse zu befriedigen. Und gleichzeitig dazu, dass sie diesen konkreten, speziellen Gebrauchswert hat, hat sie aber auch einen Wert, einen Tauschwert. Oder vereinfacht gesagt, sie trägt einen Preis, ein Preisschildchen, was sie als allgemein Austauschbare ausweist. Mithilfe des Preises, mithilfe des Wertes kann sie in alle anderen Waren getauscht werden. Während sich der konkrete Verkaufsakt, der Tausch, meistens privat vollzieht oder per Definition ein Handelsakt zwischen Privatpersonen ist, wird gleichzeitig in diesem privaten Akt über ein allgemeingesellschaftliches Verhältnis verhandelt, werden in diesem privaten Akt Arbeiten von voneinander getrennt arbeitenden Menschen, die sich in aller Regel nicht kennen, aufeinander bezogen, weswegen sich Bonmot-artig auch sagen lässt, dass im Kapitalismus die Bürgerin in ihrem Portemonnaie den gesellschaftlichen Zusammenhang spazieren trägt. Und ganz ähnlich ist es mit der Liebe. Auch die Liebe beansprucht, zumindest in der europäischen westlich-hegemonialen Ideologie, ein allgemeines anthropologisches Verhältnis auszudrücken, das alle Menschen mehr oder weniger einschließt. Ich spreche von der romantischen Liebe, im Popsong Everybody Needs Someone to Love. Und gleichzeitig behauptet diese Liebe aber jeweils in jedem Fall ganz spezifisch zu sein, einzigartig, unverwechselbar, singulär, only you. Liebe beansprucht also jeweils das Jedeinige, das Spezifische gegenüber zu meinen und dudelt doch gleichzeitig täglich unentrinnbar im Radio. Sie ist also ebenso wie die Ware gleichzeitig singulär und universell, sie ist gleichzeitig privat und Öffentlichkeit. Meine These ist, dass diese Privatheit der Liebes- wie der Warenbeziehung ihren politischen Charakter verbirgt und dass diese allgemeine Privatheit auf eine privatisierte Allgemeinheit verweist. Darauf, dass das Allgemeine, dass das Gesellschaftliche unter heterosexistisch-kapitalistischen Bedingungen immer nur als Privates, als Gespaltenes, Getrenntes, Singuliertes, Individualisiertes auftreten kann. Es ist mit anderen Worten gerade die Vereinzelung, in der die Gesellschaftlichkeit beider Beziehungsweisen besteht. Und meine These, die hier ein bisschen entwickelt werden soll, lautet, dass diese Ähnlichkeit der Beziehungsweisen von Liebe und Ware keine zufällige ist, sondern dass sie auf einer historischen und systematischen Verwiesenheit aufeinander beruht. Und der Gedanke ist jetzt natürlich nicht besonders originell. Da gibt es sehr viele Leute, die sich schon darüber Gedanken gemacht haben, wie Liebe und Kapitalismus zusammenhängen. An der Stelle könnte ich jetzt eine ganze Menge Namen nennen. Namen von den Soziologen, die ich nicht so mag, und Namen von den vor allem queer-feministischen und materialistisch-feministischen Theoretikerinnen, die ich sehr mag und auf die ich mich beziehe. Aber vielleicht geht das ja auch ohne. Wenn ihr es unbedingt wissen wollt, verrate ich es auch im Anschluss. Aber viele dieser feministischen Theoretikerinnen, auf die ich mich beziehe, der materialistisch-feministischen Theoretikerinnen, gerade auch der 70er Jahre, haben sehr stark historisch gearbeitet, haben sehr stark genealogisch herausgearbeitet, inwiefern Liebe und Kapitalismus gleichzeitig entstehen, inwiefern die eine mit dem anderen ins Leben gerufen wird und inwiefern sie somit aufeinander verwiesen sind. Das will ich heute nicht machen, sondern eher von der systematischen Verwiesenheit beider berichten, von ihrem systematischen Aufeinanderbezogensein, von dieser Beziehung also, die sie in der Gegenwart zueinander unterhalten. Was ich machen möchte, ist, den Zusammenhang der beiden Beziehungsweisen in ihrer affektiven Grundstruktur zu untersuchen, um zu zeigen, inwiefern sich beide aus dem signifikanten Mangel der jeweils anderen verstehen lassen. Oder vielleicht etwas genauer auf das, was tatsächlich gemacht werden wird, inwiefern sich die Beziehungsweise der Liebe auch aus der affektiven Grundstruktur der wahren Beziehung verstehen lässt und inwiefern sie eine Antwort zu geben versucht, eine Antwort zu geben verspricht auf die Mängel, auf die affektiven Mängel, die die kapitalistische wahren Beziehung im sozialen Gefüge reißt. Und zwei Begriffe, die ich jetzt schon verwendet habe und die mir sinnvoll erscheinen zu erläutern, weil ich sie mir selbst ausgedacht habe, also die nicht so bekannt sein können, ist einmal der Begriff der Beziehungsweise. Es gibt Soziologinnen und alle möglichen Leute, die mit einem ähnlichen Begriff arbeiten, aber sei es drum. Ich hoffe, mit dem Begriff der Beziehungsweise einen Ausweg zu finden aus Einerseits, sagen wir mal, einer gewissen Strukturfixiertheit der alten Linken, also beispielsweise eines theoretischen Marxismus, der mit solchen großen Begriffen operierte wie der Staat, das Kapital, die Gesellschaft, die Determination, die Klasse, die Struktur, das Große. Und andererseits mit einem, nennen wir es mal, singulär fixiert sein, auf das Singuläre fixiert sein der Theorien der neuen Linken, also der Linken, die ab 68 beginnt, ihre Theorien in Abgrenzung zur alten Linken auszuarbeiten, zu der ich auch als späten Effekt die Queer Theory zähle, die auch in ihrem Bemühen, aus der Identitätslogik rauszukommen, auch in der Kritik der Identität, des Identitätsdenkens und in der Dekonstruktion dessen, meiner Meinung nach oft sich immer noch in den Wirren dieser Fragestellung oder im Horizont dieser Fragestellung verfängt. Und die Begriffe, mit denen dann operiert wird, sind eher das Subjekt, das Individuum, die Markierung oder auch politisch die Subversion. Der Begriff der Beziehungsweise ist also zwischen einer Reihe von Binaritäten angesiedelt, die ja ganz klassisch zu dekonstruieren versucht. Beziehungsweise ist weder die große Struktur noch die Handlung. Es ist weder objektiv noch rein subjektiv, weder Totalität noch Singularität, weder Kollektiv noch Individuum, weder Gesellschaft noch Gemeinschaft und so weiter und so fort. Gleichzeitig ist natürlich die Wortwahl beziehungsweise Ausdruck eines feministischen Universalismus in strategischer Absicht, denn das Wort Beziehung entstammt natürlich eher dem semantischen Feld der Nahbeziehung, und der Anspruch, der sich dahinter verbirgt, oder der Trick, ist es nun, gesellschaftliche Verhältnisse, die eher der sogenannten Produktionssphäre und der Öffentlichkeit und dem Staat und so weiter zugeschrieben werden, mit Begriffen zu analysieren, die eben aus der Reproduktionssphäre, aus der Nahbeziehung und so weiter kommen. Der Vorschlag lautet also ganz einfach, das Soziale als ein Ensemble von Beziehungen anzusehen. Und das würde andersrum heißen, emanzipatorische Politik zu verstehen als eine, die eben auf Beziehungen gerichtet ist und weder versucht, den Staat als Gesamtheit zu verändern, noch versucht, auf das Subjekt, seine innere Konstitution oder den neuen Menschen zu wirken, sondern auf genau das, was sich zwischen den Lebewesen, zwischen den Subjekten, zwischen den Elementen der Gesellschaft und zwischen der Makro- und der Mikroebene bewegt. Und diese Beziehungen lassen sich dann klassifizieren zu Beziehungsweisen, zwischen denen dann wiederum keine fundamentalen Differenzen existieren, sondern nur graduelle, weswegen wir eben sagen können, dass sich Liebe und Ware auf dem gleichen Niveau der Analyse befinden, nicht radikal voneinander getrennt sind, sondern nur etwas unterschiedliche Modalitäten von menschlichen Beziehungen darstellen. Beziehungsweisen lassen sich dann unterscheiden danach, wie institutionalisiert oder flexibel, wie harmonisch oder konfliktuös sie sind, ob es sich um offene oder geschlossene, Fern- oder Nahbeziehungen handelt, und danach, welche affektive Qualität sie besitzen. Und das ist der zweite Begriff, den ich kurz erläutern möchte, den Begriff der affektiven Struktur oder der affektiven Grundstruktur, anhand derer ich Beziehungsweisen analysieren möchte. Dieser Begriff der affektiven Struktur soll ermöglichen, eine Verbindung zwischen den Gefühlen, die dem herrschenden Verständnis nach eher individuell, somatisch, somatisiert, verkörpert, privat sind, und allgemein objektiven gesellschaftlichen Strukturen zu ziehen. Affektive Struktur meint also jetzt nicht Regelförmigkeit psychischer Erscheinung, so eine Art Wiederholungszwang oder sowas, sondern bezeichnet mehr die affektive Aufladung einer sozialen Atmosphäre, einer sozialen Situation, also die Atmosphäre der Situation. Ein Beispiel: wenn man eine größere Menge von Leuten in ein Gefängnis sperrt, dann ist die affektive Struktur dieser Situation, dann ist die Atmosphäre erfahrungsgemäß panisch oder gestresst, unabhängig davon, dass jetzt einzelne Leute das vielleicht gar nicht so unangenehm finden, es vielleicht ganz ansprechend finden, dass es jetzt mal allen so geht, wie es ihnen sowieso immer schon geht, oder dass sie vielleicht einen Adrenalinkick daraus ziehen oder so. Oder den meisten wird sich sowas wie eine affektive Atmosphäre als so eine untergründige Strömung mitteilen. wenn jedenfalls eine große Gruppe von Menschen in ein zu kleines Gefängnis gesperrt wird. Und der Kapitalismus, das ist mein nächster Gedanke, ist genau ein solches Gefängnis. Und die Frage, mit der ich diesen Vortrag eigentlich einleiten, mit der ich ihn beginnen will, ist die Frage danach, wie sich das anfühlt, im Kapitalismus zu leben. Wie fühlt sich Kapitalismus an? Wie ließe sich dieses Gefühl, im Kapitalismus zu leben, Menschen erklären, die noch nie in diesem Gesellschaftssystem gelebt haben, Außerirdischen also? Oder andersrum, wie ließe sich den Menschen, die noch nie diese affektive Atmosphäre des heterosexistischen Kapitalismus verlassen haben, der Blick von Außerirdischen leihen, damit sie nachvollziehen können, wie seltsam sich hier eigentlich alles anfühlt? Und damit sie auch dann verstehen können, wie diese Seltsamkeit, dieses seltsame Grundgefühl im Kapitalismus in Beziehung steht zu dieser anderen Seltsamkeit, diesem Liebesgefühl im Kapitalismus. Kapitalismus ist natürlich der Name für eine Gesellschaftsformation, die es schon ziemlich lang gibt, in einigen Teilen der Welt schon 500 Jahre. Und die eine erstaunliche Fähigkeit zu historischer Transformation und kultureller Diversifizierung gezeigt hat. Mit anderen Worten, Kapitalismus fühlt sich nicht überall, an jedem Ort und in jeder sozialen Position gleich an. Die Bestimmungen, die ich gebe, sind also einerseits ziemlich abstrakt und allgemein und andererseits lässt sich auch gar nicht verschleiern, dass sie aus einer sehr spezifischen Position aus formuliert sind, in dem Fall, sagen wir mal, einer prekarisierten Mittelschichtsposition im urbanen, metropolitanen Neoliberalismus. Ich werde jetzt versuchen, diese affektive Tiefenstruktur der kapitalistischen Warenbeziehung an drei Affektkomplexen so auseinanderzunehmen. Nämlich einmal dem Affektkomplex Abhängigkeit-Autonomie, dann Fülle-Mangel und dann Wert-Umwert, um von dort aus zu verstehen, inwiefern Liebe als Versprechen versucht, eine Antwort auf diese soziale Situation zu geben. Dabei wird das jetzt teilweise so ein bisschen ökonomietheoretisch zugehen, aber ich habe versucht, das so einfach und anschaulich zu halten, dass selbst ich das noch verstehen kann. Ich beginne mit diesem Abhängigkeit-Autonomie, indem ich euch eine Rezension zu einem Film vorlese, der versucht, oder den ich zumindest so interpretiere, etwas Licht in die kapitalistische Warenbeziehung zu bringen, etwas zu verbildlichen in der kapitalistischen Warenbeziehung, was sonst häufig unsichtbar bleibt oder im Dunkeln und was sich anhand dieses Filmes vielleicht ganz gut verbildlichen, verdeutlichen lässt. Zoram Kanuks erster, noch unter dem Namen Sarah Karnak produzierter Film Message in a Commodity, zu Deutsch etwa Die Warenpost, versucht mit der Kamera die Beziehung der kapitalistischen Ökonomie zu verbildlichen. Sein Film folgt einer US-amerikanischen Einkäuferin, die per Zufall in der Innenseite der Blechverpackung ihrer Lieblingskekse kleine eingeritzte Botschaften entdeckt, die sie in der Anonymität ihrer Detroiter Hochhauswohnung einsam geworden als Liebesbriefe zu entziffern beginnt. Wie der Ingenieur Otto Krause, der als Endkontrolleur bei den Ford-Werken beschäftigt, allen Fahrzeugen, die er für sicher befand, seine Initialien aufprägte und damit die berühmte Abkürzung OK, okay schuf, benutzt auch die in Kanuks Film bis zum Ende unbekannte Arbeiterin den Körper der Waren, um in ihnen Nachrichten einzuschreiben, die ihn statt für die Sprache der Preise für eine Sprache der Liebe öffnen. Die Erzählung folgt der Kekskäuferin zu ihrem heimischen Supermarkt, zu den Wohnungen verschiedener dort Angestellter, die sie zuerst verdächtigt, die kleinen Botschaften verfasst zu haben. Sie geht dann weiter über die US-amerikanischen Transportunternehmen zu der ins mexikanische Grenzlager ausgelagerten Fabrik, über See- und Luftwege bis nach China, wo zwar nicht die Kekse, wohl aber deren Verpackungen hergestellt werden. Dort findet sie nach schier endlosen Odysseen die Chefetagen, Produktionsstätten und Lagerhallen, schließlich die Arbeiterin, die unbemerkt in nächtlichen Überstunden die wenigen englischen Worte in das Blech geritzt hat, welche sie sich mit einem veralteten und darum romantischen Wörterbuch selbst beigebracht hatte. Von ihr wiederum waren diese Botschaften eigentlich, wenn auch nicht unbedingt logisch, aber Es ist ja ein fiktiver Film, für den ihr selbst unbekannten Arbeiter in einem schwedischen Stahlwerk bestimmt, der bereits vorher auf die Idee gekommen war, das Blech mit Wörtern zu verzieren und der, um den Kreis scheinbar zu schließen, ausschließlich Schuhe jener Marke trägt, für die die US-Amerikanerin in Detroit arbeitet. Trotz des Happy Ends einer unkonventionellen Dreierbeziehung, die Kanuck an das Ende seines Filmes setzt, demonstrieren bereits die sprachlichen Schwierigkeiten, Englisch, Chinesisch, Schwedisch, die die drei durch ihre Waren miteinander verbundenen Liebenden haben, die Leichtigkeit, mit der Waren und Geld solche Grenzen zu überwinden in der Lage sind. Diese Einsicht, filmische Einsicht, wird zusätzlich verstärkt durch die schnellen Montagen, die Kanuck aus den Nahaufnahmen der langwierigen Odysseen der Menschen auf Erden und den vom Satelliten aus gefilmten Allaufnahmen, der den Globus umkreisenden Geld- und Warenroute schneidet, welche mit Special Effects ins Bild gesetzt werden. Die letzte Einstellung, die noch einmal die Kekspackung ins Visier nimmt, um dann, sich langsam ins All entfernend, zunächst alle über den Globus verteilten Kekspackungen und dann alle Produktions-, Zirkulations- und Konsumptionsstätten, die an der Verteilung der Blechdosen beteiligt sind, in rosa Licht aufläuten lassen, zeigt, dass es für diese Beziehungsgeschichte kein Ende geben kann. Der Kreis der Story lässt sich nicht schließen, weil über Rohstoffabbau, Transport, Weiterverarbeitung, Endverarbeitung, Verkauf, Konsumtion, Reproduktion, so romantisch es klingen mag, alle mit allen verbunden sind. Die ganze Erde färbt sich pink. Diese Warenliebesgeschichte, diese Liebeswarengeschichte, die Zoram Kanuck oder Sarah Kanuck in dem Film inszeniert, deckt meiner Meinung nach eine meist verborgen bleibende Ebene in den ökonomischen Beziehungen im Kapitalismus auf. Wir arbeiten nämlich, wenn wir arbeiten, immer für andere. Wir arbeiten immer für die Befriedigung der Bedürfnisse anderer Menschen. Und andersrum können auch unsere Bedürfnisse, egal um welche Bedürfnisse es sich handelt, ob es das Bedürfnis nach Nagellack ist, das Bedürfnis nach Wasser, nach Anchovy-Oliven, nach einer Nackenmassage, nach einem langsamen oder einem schnellen Auto oder gar keinem Auto. All diese Bedürfnisse lassen sich nur befriedigen durch die aufopfernde, die selbstlose Arbeit anderer, durch die liebende Arbeit anderer Menschen, die ihre Tätigkeit in den Dienst der Befriedigung unserer Bedürfnisse stellen. One world, one love. Das ist, was ich die Schönheit des Kapitalismus nenne. Die Schönheit des Kapitalismus, die er allerdings erst erschafft. Nämlich eine allseitige Abhängigkeit aller voneinander. Allerdings erschafft der Kapitalismus diese allseitige Abhängigkeit aller nicht in Form eines Miteinanders, sondern in Form individueller Autonomie voneinander. Die ökonomischen Beziehungen, die der Kapitalismus durch die Ware stiftet, sind nämlich nicht persönlich, sondern sachlich, nicht emotional, sondern rational, nicht intim, sondern distanziert. Jene, die uns die Unterhosen auf den Leib schneidern, sind uns nicht vertraut, sondern in Bedürftigkeit verbunden, sondern fremd und indifferent, hauptsächlich als Mittel existent. Denn im Kapitalismus arbeiten die Menschen in sozial relevanter Weise einerseits zwar für die Befriedigung der Bedürfnisse anderer, andererseits aber, sofern sie nicht unentlohnt arbeiten, beispielsweise im Haushalt, immer nur für ihren eigenen Nutzen, für eine materielle Entlohnung, für Geld. Sie erfahren sich also nicht als abhängig von anderen Menschen, ungezählten anderen Menschen, die sie nicht kennen. Sie erfahren sich als abhängig einzig von Waren, im Speziellen von der Geldware. Sie erfahren sich als abhängig nicht von den Menschen, sondern vom Geld, das sich in alle anderen Waren tauschen lässt und mit dem sich also alle Bedürfnisse befriedigen lassen. Weil die Menschen in keiner gemeinsamen Kommunikation darüber stehen, wie sie leben wollen, in keiner gemeinsamen Kommunikation über die Fragen, wer, was, wann, in welcher Menge und Zeit produziert, zirkuliert, distribuiert und konsumiert, werden diese Fragen auch nicht von den Menschen kollektiv gemeinsam entschieden, sondern in der Struktur der privateigentümlichen Arbeitsteilung des Kapitalismus hinter ihrem Rücken gewissermaßen von der Sprache der kapitalistischen Ökonomie selbst in Form von verselbstständigten, versachlichten ökonomischen Gesetzen, also in Form von Sachzwängen. Mehr noch, insofern sich die allseitige Abhängigkeit nicht als Abhängigkeit von anderen Menschen artikuliert, sondern als Abhängigkeit einzig vom Geld und dieses Geld bekanntermaßen immer ein bisschen knapp ist. Also man macht oft die Erfahrung, zu wenig Geld zu haben, aber die Erfahrung, zu viel Geld zu haben, wird vermutlich noch niemand wirklich gemacht haben. Weil also die Abhängigkeit aller sich als Abhängigkeit aller vom Geld darstellt, treten die anderen Menschen nicht nur als solche auf, die mir fremd sind, die mir indifferent sind, sondern als solche, die mir Konkurrent sind. Als Konkurrentinnen, mit denen ich um diese knappe Ressource, beispielsweise des Geldes, zu konkurrieren habe. Das heißt, die allseitige Abhängigkeit aller miteinander, die der Kapitalismus konstruiert, historisch erst ins Leben ruft, realisiert er somit nicht nur in Form individueller Autonomie voneinander, sondern genauer in Form allseitiger Konkurrenz gegeneinander. Und das ist, was ich die Hässlichkeit des Kapitalismus nenne. Er verbindet die Menschen einzig, indem er sie trennt. Er realisiert das Alle mit Allen einzig in der Form des Jede gegen Jede. Und von hier aus lässt sich ein erster Blick auf die affektive Struktur der kapitalistischen Warenbeziehungen werfen, die auf dieser Ebene der Analyse, also im Feld von Autonomie und Abhängigkeit, gekennzeichnet ist erstens durch Getrenntheit und Einsamkeit, also durch die Erfahrung, eine Warenmonade zu sein, die durch die historische Produktivkraftentwicklung sich auch als Single-Haushalt darstellt. Eine Getrenntheit, Einsamkeit, die natürlich auch erfahren werden kann als Unabhängigkeit und Freiheit. Zweitens ist die affektive Struktur gekennzeichnet durch Ohnmacht bzw. Hilflosigkeit gegenüber dem gesellschaftlichen Zusammenhang, der unüberschaubar ausgedehnten sozialen Abhängigkeit, die als Macht des Geldes, als Sachzwang oder dessen rechtlich-polizeiliche Durchsetzung durch den Staat zurückkehrt. Dann ist sie drittens gekennzeichnet durch Misstrauen und Feindseligkeit gegenüber den anderen, die als Begrenzung der eigenen Freiheit erfahren werden und die als Konkurrenten um gesellschaftliche Positionen und Ressourcen fungieren. Und darin kündigt sich viertens schon der Meta-Effekt der Angst an, denn diese Ressourcen sind, wie bereits gehört, im Kapitalismus a priori knapp. Und Knappheit ist auch schon der zweite Affektkomplex, den ich ein bisschen genauer analysieren will, um zu verstehen, wie die affektive Struktur der Warenbeziehungen sich darstellt. Knappheit ist in der kapitalistischen Ökonomie ein sehr zentraler Begriff. Er ist auch ein sehr zentraler Begriff in den Lehrbüchern der Volkswirtschaftslehre, wo dieser Begriff allerdings nicht als einer der kapitalistischen Ökonomie, sondern als einer sämtlicher Ökonomie beschrieben wird. Ist er meiner Meinung nach aber nicht, sondern spezifisch für den Kapitalismus. Knappheit, Mangel motiviert einerseits die Ökonomie, fordert sie permanent zu wirtschaften heraus, dazu heraus, mit den knappen Gütern Haus zu halten oder ihre Knappheit aufzuheben, indem mehr produziert werden. Und andererseits kann der Kapitalismus strukturell diese Knappheit, diesen Mangel, aber nie beheben, sondern reproduziert diese Knappheit immer wieder auf erweiterter Stufenleiter. Das liegt begründet in der Dialektik von Gebrauchswert und Tauschwert. Hatte ich ja eben schon mal gesagt, die Ware ist einerseits hat sie einen konkreten Nutzen, andererseits hat sie einen Preis, einen Wert, der auf allgemeine, abstrakte Arbeit verweist. Und diese beiden Formen, Momente der Ware, sind zugleich Bildnerinnen von unterschiedlichen Formen des Reichtums. Eines konkreten Reichtums, der in Gütern vorhanden ist, in Dingen, mit denen man Bedürfnisse befriedigen kann, und eines abstrakten Reichtums, der nur als Wert vorhanden ist, als Geld. Und zwischen diesen beiden Reichtümern entwickelt sich im Kapitalismus in Permanenz eine seltsame Dialektik, ein Tretmühleneffekt, der dazu führt, dass der konkrete Reichtum zwar wächst, aber der abstrakte Reichtum nur temporär wächst, um dann sich wieder auf dem alten Level einzupegeln. Wenn der Wert die Sprache ist, in welcher sich die Gesellschaft im Kapitalismus in unbewusster bzw. verdinglicher Weise darüber verständigt, wie viel Arbeit in welcher Form und Intensität von wem zur Befriedigung welcher Bedürfnisse aufgewendet werden soll, dann ist deutlich, dass der Inhalt des Wertes oder der Inhalt dieser Wert- und Warensprache in der Arbeit liegt. Darüber wird in dieser Sprache verhandelt im Wert. Und gleichzeitig ist die Wertgröße dann bestimmt durch die Arbeitszeit. Wie teuer ein Produkt ist, vereinfacht gesagt, ist davon abhängig, wie viel Arbeitszeit zu dessen Herstellung gesellschaftlich durchschnittlich aufgewendet werden musste. Das bedeutet, dass in der kapitalistischen Konkurrenz zwischen unterschiedlichen Kapitalien, unterschiedlichen Fabriken, unterschiedlichen Kapitalistinnen, jede darum bemüht sein wird, die Arbeitszeit zu senken, um ihre Waren billiger produzieren zu können. Und allein diese durch die Konkurrenz der privateigentümlichen Arbeitsteilung instituierter Zwang zu Senkung der Arbeitszeit institutionalisiert im Kapitalismus schon diesen Wachstumszwang, diesen Zwang zu beständiger Produktion von mehr, zu ständiger Produktion von mehr Mehrwert, der die bekannten hässlichen Folgen beispielsweise auch für die Natur, Klimaerwärmung und so weiter hat. Aber, wie bereits gesagt, drückt sich dieses Wachsen des konkreten Reichtums nicht im Wachsen des abstrakten Reichtums, nicht in der Sprache der kapitalistischen Ökonomie selbst aus. Das möchte ich versuchen, an einem konkreteren Beispiel zu illustrieren, so dass diese allgemeinen Ausführungen auch nachvollziehbar werden für uns. Stellen wir uns vor, wir hätten eine Fabrik, eine kleine Fabrik, eher eine Manufaktur, und würden Waren herstellen, zum Beispiel Bügeleisen. Und nehmen wir weiterhin an, eine Arbeitsstunde entspräche einem Euro. Also nicht, wir bekommen einen Euro Lohn, wenn wir eine Stunde arbeiten, sondern innerhalb von einer Stunde wird der Wert von einem Euro hergestellt. Das, was ich in einer Stunde herstellen kann, kann ich für einen Euro verkaufen. Jetzt schaffen wir es aber nicht, ein Bügeleisen in einer Stunde herzustellen, sondern brauchen 10 Stunden. Dann würde dieses Bügeleisen 10 Euro kosten in unserem Beispiel. Unsere Fabrik schafft es am Tag, 10 Bügeleisen herzustellen. Also machen wir am Tag einen Umsatz von 10 mal 10, 100 Euro. Alle anderen Fabriken, nehmen wir an, da sind noch 5 mehr, machen das genauso. Auch alle anderen Fabriken machen einen Umsatz von 100 Euro. So wurschteln wir eine Zeit lang vor uns hin, bis auf einmal eine Fabrik, nehmen wir an, unsere, eine technische Innovation macht, eine neue Maschine einführt, mit deren Hilfe es jetzt möglich ist, die Bügeleisen statt wie zuvor in 10, jetzt in 5 Stunden herzustellen. Dann kann diese Fabrik einen enormen Extraprofit machen. Sie hat einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Fabriken. Sie wäre jetzt schön doof, wenn sie ihre Bügeleisen weiterhin zu 10 Euro verkaufen würde. Sie wäre aber auch ein bisschen doof, wenn sie die Bügeleisen direkt zu 5 Euro verkaufen würde. Sie wird die Bügeleisen vermutlich zu, sagen wir mal, 7 oder 8 Euro verkaufen. Aber da sie nur noch 5 Stunden braucht, um ein Bügeleisen herzustellen, kann sie doppelt so viele Bügeleisen herstellen, statt 10 Bügeleisen am Tag, also 20. 20 Bügeleisen zu 7 oder 8 Euro, das habe ich vorher schon ausgerechnet, sind 140 oder 160 Euro. Sie macht also 60 Euro mehr Gewinn als alle anderen Fabriken. Also hat sich das Anwachsen des stofflichen Reichtums, die Produktivitätssteigerung im Wert ausgedrückt. Das gilt aber nur so lange, bis die anderen Fabriken ebenfalls die neue Maschine einführen. Denn wenn sie das nicht tun, werden sie nach und nach pleite gehen, weil sie ihre Bügeleisen, die ja immer noch 10 Euro kosten, nicht billiger absetzen können, ohne Verluste zu machen. Also führen alle anderen Fabriken auch die neue Maschine ein. Und weil sie aber jetzt schon im Rückstand sind, verkaufen sie ihre Bügeleisen gleich ein bisschen billiger, also sagen wir mal für 6 Euro. Die nächste Fabrik, die es einführt, ist dann schon bei 5 Euro. Und nach sind alle Fabriken gezwungen, ihre Bügeleisen wieder zu 5 Euro zu verkaufen. Und das bedeutet jetzt aber, jede Fabrik stellt statt zuvor 10 Bügeleisen am Tag 20 Bügeleisen her, aber da jedes Bügeleisen nur zu 5 Euro verkauft wird, 20 mal 500, ist der Umsatz, den jede Fabrik macht, exakt so hoch wie vorher. Das heißt, auf der Ebene der Sprache der Ökonomie, auf der Ebene der Sprache, über die innerhalb von der über die materielle Reproduktion dieser Gesellschaft entschieden wird, innerhalb der wahren Sprache, wirkt es so, als wäre nichts passiert. Als wäre alles noch genauso wie vorher. Obwohl die Produktion gestiegen ist und der konkrete Reichtum vermehrt wurde, ist der abstrakte Reichtum wieder der gleiche. Und zwar nicht, weil mit dem Angebot auch die Bedürfnisse gewachsen wären, weil so jetzt jeder Mensch statt einem Bügeleisen zwei Bügeleisen zu Hause hätte und die auch bräuchte, sondern weil eben in der Sprache der Ökonomie ein Anwachsen des stofflichen Reichtums nicht oder eben nur temporär dargestellt werden kann. Übersetzt auf die Ebene der Politik, der gegenwärtigen Politik zum Beispiel, heißt das, dass die Reden, dass gespart werden müsse, dass der Gürtel enger geschnallt werden müsse, auch wenn diese Reden einer spezifischen Formation des Kapitalismus angehören. Aber es bedeutet dennoch, dass diese Reden nie aufhören werden. Dass genug gespart wurde oder dass genug gearbeitet wurde, lässt sich in der Sprache der Ökonomie, in der Sprache, in der über unsere materielle gesellschaftliche Reproduktion entschieden wird, nicht aussagen. Auf diese Anerkennung lässt sich also ewig warten, zumindest solange der Kapitalismus existiert. Das heißt, obwohl der Reichtum seit Beginn der kapitalistischen Produktionsweise wächst und enorm gewachsen ist, in gigantischem Maße wächst, wächst gleichzeitig der Stress mit. Die kapitalistische Ökonomie ist nämlich eine Ökonomie struktureller Knappheit. Sie ist per Definition eine Mangelökonomie. Und die affektive Struktur der Warenbeziehung ist auf dieser Ebene gekennzeichnet durch Effekte des Mangels, des Stresses, der Rastlosigkeit, des Ungenügens. Es handelt sich um eine grundlegende Atmosphäre, eine zu stopfende Leere, um das Gefühl, nie genug zu haben oder nie genug geleistet zu haben. Das wird natürlich in besonderem Maße erfahrbar in dem Moment, in dem mit der postfordistischen Produktionsweise Arbeit subjektiviert wird. In anderen Formationen oder auch in anderen Arbeitsverhältnissen drückt sich dieser Zwang zur beständigen Mehrwertproduktion, der nie angehalten werden kann, vielleicht eher in der Aggression einer unmittelbar Vorgesetzten aus, in der Peitsche. Aber in dem Moment, in dem Arbeit subjektiviert wird, und die meisten in dem Raum Anwesenden werden vermutlich mit subjektivierten Arbeitsverhältnissen zu tun haben, drückt sich dieser Zwang zur Mehrwertproduktion aus, in diesem Gefühl, nie genug gemacht zu haben, nie genug geleistet zu haben, sondern immer noch angetrieben zu sein von einem permanenten Stress. Der dritte Affektkomplex, den ich mir anschauen will, ist der von Wert-Unwert. Die Überleitung vom Mangel zum Wert ließe sich etwas cheesy so herstellen, indem ich sage, dass der unaufhebbare Mangel im Herzen der Ökonomie auch ein struktureller Mangel an Sicherheit ist. Sicherheit ist meiner Meinung nach kein rechter Begriff, sondern ein fundamental emanzipatorischer. Er meint soziale Sicherheit. Soziale Sicherheit, die im Kapitalismus nie wirklich gewährleistet sein kann, weil sich innerhalb von Warenbeziehungen soziale Garantien immer nur nachträglich ausstellen lassen. Das ist begründet in der spezifischen retroaktiven Temporalität, also der rückwirkenden Zeitlichkeit der kapitalistischen Ökonomie. Ich werde es versuchen, ein bisschen zu erläutern, was damit gemeint ist mit dieser retroaktiven Temporalität. Im Kapitalismus speist sich der Wert einer Ware ja nicht aus den Bedürfnissen, die sich durch Angebot und Nachfrage einpendeln, speist sich nicht aus der Arbeit, die tatsächlich geleistet wurde, um eine Ware herzustellen. Dann nämlich wäre diejenige am reichsten, die am langsamsten arbeitet, oder diejenige am schönsten, die die längste Zeit im Bad braucht, sondern sie wird konstituiert durch die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit. Das bedeutet, dass alle Arbeitszeit, die oberhalb dieser Norm verausgabt wurde, also alle Arbeitszeit, die von denen verausgabt wurde, die langsamer gearbeitet haben, etwa die Fabriken, die weiterhin 10 Stunden brauchen, um ein Bügeleisen herzustellen, dass diese Arbeitszeit unsinnig verausgabte Arbeitszeit ist. Hier wird in der Sprache der kapitalistischen Ökonomie kein Wert zuerkannt, sie wird gesellschaftlich nicht anerkannt, mehr noch, sie wird behandelt, als habe sie nie stattgefunden. Das liegt daran, dass der Wert der Ware, der einerseits gesellschaftlich durchschnittlich notwendig auf diese Kategorie der gesellschaftlich durchschnittlichen Notwendigkeit verwiesen ist und andererseits gleichzeitig in Produktion und Zirkulation entsteht. Aus der Perspektive der Zirkulation muss die Arbeit schon in der Vergangenheit geleistet worden sein, sonst wäre schlichtweg nichts zu bepreisen. Aus der Perspektive der Produktion muss die geleistete Arbeit sich erst auf dem Markt realisieren. Die Ware muss erst verkauft worden sein, um festzustellen, ob die Arbeit, die geleistet wurde, überhaupt einen Wert hat. Das bedeutet, dass die spezifische Temporalität des Wertes sich weder so sagen lässt, die Ware hat Wert, noch die Ware hatte Wert, sondern sich nur im Futur 2 ausdrücken lässt, die Ware wird Wert gehabt haben. Das klingt kompliziert, aber lässt sich auch an dem Beispiel erläutern, was wir eben schon hatten, den Bügeleisenfabriken. Wir befinden uns wieder in dem Zustand, in dem die Maschine noch nicht da ist. Alle Bügeleisenfabriken brauchen 10 Stunden, um ein Bügeleisen herzustellen. Und wir nehmen an, dass sie genauso lange schon gebraucht haben vor 10 Jahren oder, um das Beispiel noch etwas drastischer zu machen, auch vor 100 Jahren schon. Dass also, bevor diese neue Maschine jetzt gleich eingeführt werden wird, überhaupt keine Produktivitätssteigerung auf dem Gebiet der Bügeleisenmaschinenherstellung stattgefunden hat. Dass also die gleichen Bügeleisen heute in 10 Stunden hergestellt werden, die auch vor 100 Jahren ebenfalls in 10 Stunden hergestellt wurden. Die Leute haben die ganze Zeit Bügeleisen hergestellt, aber vielleicht ein bisschen zu viel, um sie zu verkaufen. Sie haben einige Bügeleisen in ihrem Lagerhaus gesammelt. Und jetzt wird plötzlich eine Maschine erfunden, die es erlaubt, Bügeleisen in 5 Stunden herzustellen. Das Paradoxe ist, dass auch die Bügeleisen, die vor 100 Jahren in 10 Stunden hergestellt wurden, mit einem Schlag auf dem Markt so behandelt werden, als wären auch sie in lediglich 5 Stunden hergestellt worden. Obwohl unbestreitbar ist, dass sie vor 100 Jahren in 10 Stunden hergestellt wurden, werden sie jetzt so behandelt, als wären sie ebenfalls nur in 5 Stunden hergestellt worden, als wären auch sie mit dieser neuen Maschinerie hergestellt worden. Denn auch sie können nur noch für 5 Euro verkauft werden. Das heißt, im Kapitalismus ist jede Maschine gleichzeitig auch eine Zeitmaschine. Eine Maschine, die in die Vergangenheit reisen kann, aber nicht, um diese Vergangenheit kennenzulernen, um sie mit der Gegenwart abzugleichen, auch nicht, um die Gegenwart an die Vergangenheit anzunähern, sie ist nicht konservativ, sondern einzig und allein zu dem Zweck, um die Vergangenheit an die Gegenwart anzupassen, um zu behaupten, alles wäre schon immer so gewesen, wie es gerade heute sich darstellt. Alles war schon immer so, wie es jetzt ist. Und in dieser Hinsicht korreliert die Sprache der kapitalistischen Ökonomie natürlich auf verblüffende Weise der Sprache der bürgerlichen Ideologie, die ja ebenfalls uns gerne weismachen möchte, der Mensch sei schon, als er auf die Welt kam, also in der Steinzeit, egoistisch gewesen oder schon in den Höhlen hätten sogenannte Mädchen die Farbe rosa bevorzugt. Das habe ich wirklich mal in einem Magazin gelesen. Oder die menschliche Wirtschaft hätte ihren Anfang im Tausch zwischen Jägerinnen und Fischerinnen genommen. Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt. David Crapper meinte, er sei ja Anthropologe und sie hätten seit Ewigkeiten danach gesucht, nach dieser Jägerinnen- und Fischerinnengesellschaft und seien einfach nicht fündig geworden. Die kapitalistische Ideologie behauptet, alles sei immer schon so gewesen, wie es heute ist. Und darin ähnelt sie der Sprache der kapitalistischen Ökonomie selbst. Die affektive Struktur, die auf dieser Ebene, auf der Ebene von Wert und Unwert, die Warenbeziehung charakterisiert, wird dann verständlich, wenn wir das kapitalistische Spezifikum der Warenbeziehung nochmal fokussieren. Es ließe sich ja sagen, es gibt Warenbeziehungen auch außerhalb und vor dem Kapitalismus. Aber das Besondere der Warenbeziehung im Kapitalismus ist nicht, wie das ein populäres Missverständnis meint, dass auch Naturschätze zu Waren werden oder dass Kunstwerke zu Waren werden und dadurch ihre Aura verlieren, sondern der eigentliche Skandal des Kapitalismus besteht ja darin, dass Menschen zu Waren werden. Sklavin natürlich, aber jetzt erstmal Lohnarbeiterinnen. Und für diese Lohnarbeiterinnen, für diese Arbeitskräfte gelten die gleichen Gesetze, die auch für andere Waren gelten. Auch für sie trifft zu, dass ihnen keine Garantie gegeben werden kann, ob es auch morgen noch an ihrer Arbeitskraft einen Bedarf geben wird, ob sie morgen noch den Anforderungen gesellschaftlich durchschnittlicher Notwendigkeit entsprechen werden. Und diese gewaltsame Drohung, diese Drohung der Gewalt des gesellschaftlichen Zusammenhangs lässt sich besonders gut in Prüfungen oder Bewerbungen erfahren. Denn in der Prüfung wird ja die individuell zur Produktion der wahre Arbeitskraft aufgewendete Zeit, das heißt die Ausbildungszeit, gemessen an der Norm gesellschaftlich durchschnittlicher Notwendigkeit, damit sie ihr angemessenen Preis erhalten kann. Nichts anderes heißt ja das Notensystem. Im Notensystem werden vollkommen unterschiedliche Menschen, vollkommen unterschiedliche Tätigkeiten, Äußerungen auf ein Wertesystem bezogen, in ein Wertesystem gepresst, in dem sie zuerst homogenisiert werden, angeordnet auf eine Nummerierung zwischen 1 und 6 oder 0 und 15, um sie dann, nachdem sie homogenisiert wurden, vergleichen zu können und hierarchisieren zu können, damit dann im Anschluss auch schön selektiert werden kann. Und das Gleiche lässt sich auch erfahren in Bewerbungsgesprächen, wo darüber verhandelt wird. Das Bewerbungsgespräch ist ja nichts anderes als Handelsgespräch, ob man jetzt einen Staubsauger anbietet oder die eigene prekäre wissenschaftliche Arbeitskraft, macht nur einen graduellen Unterschied. Es wird im Bewerbungsgespräch darüber verhandelt, ob es einen gesellschaftlichen Bedarf an der Ware gibt, die dort gerade angeboten wird. Und wenn jemand in einem Bewerbungsgespräch abgelehnt wird oder sagen wir mal in einer Serie von Bewerbungsgesprächen abgelehnt wird, dann ist damit nicht nur gesagt, dass die Person sich sehr angestrengt hat und viel Arbeitszeit in ihre Ausbildung investiert hat, die aber zufälligerweise gerade nicht gebraucht wird, sondern in der Logik der kapitalistischen Sprache wird damit gesagt, dass all die Ausbildungszeit, die aufgewendet wurde, die gesamte Arbeitszeit, die bereits geleistet wurde, null und nichtig ist, dass sie wertlos ist, dass sie keinerlei Bedeutung in der Sprache der gesellschaftlichen Reproduktion hat und mehr noch, dass sie retroaktiv eigentlich überhaupt nicht stattgefunden hat. Und sie wird retroaktiv rückwirkend gewissermaßen nivelliert. Ein Wert, der sich nicht realisiert, ist auch nicht real. Das heißt, dass in der kapitalistischen Gesellschaft ein Subjekt keinen intrinsischen Wert hat, keinen inneren Wert, dass sie nicht bereits als Person, als Mensch oder als Teil einer Gemeinschaft wertvoll ist, sondern dass sie ihren Wert nur durch beständige Arbeit, Anstrengung, Leistung, von der sich immer erst im Nachhinein zeigt, ob sie gesellschaftlich sinnvoll gewesen sein wird, erhält. Also diesen Wert auch beständig entzogen bekommen kann. Wer gestern noch als Kostbarkeit galt und hoch entlohnt wurde, kann, wenn sie nicht aufpasst, morgen schon wertlos sein. Alle sind ersetzbar. In der Sprache der kritischen Theorie heißt es, dass das Subjekt von einer Person zu einer Funktion geworden ist, die es für den versachtlichten gesellschaftlichen Zusammenhang einnimmt. Die affektive Struktur der Warenbeziehung auf dieser Ebene springt vermutlich direkt ins Auge. Sie ist gekennzeichnet durch Gefühle der Austauschbarkeit, der Ersetzbarkeit, der Wertlosigkeit und vor allem durch eine kaum zu beruhigende existenzielle Angst vor genau dieser Entwertung, vor dem Verlust einer sozialen Position, für die nie eine soziale Garantie gegeben werden kann in der Struktur dieser retroaktiven Temporalität, mit der die Sprache der kapitalistischen Ökonomie über die materielle Reproduktion der versammelten Menschen entscheidet. Damit sind jetzt alle zentralen Momente, meiner Meinung nach, alle zentralen Momente der affektiven Struktur der kapitalistischen Warenbeziehung versammelt, um ihre Beziehung zur kapitalistischen, zur romantischen Liebesbeziehung zu bestimmen. Wir hatten Getrenntheit, Einsamkeit durch die versachtlichen Beziehungen von Warenmonaden, Ohnmacht und Hilflosigkeit gegenüber dem verdinglichten gesellschaftlichen Zusammenhang, Misstrauen und Feindseligkeit in der Konkurrenz, Mangel und Ungenügen gegenüber einer nie zu erreichenden, weil nie ruhenden Norm des Mehrwerts, Austauschbarkeit, Entwertbarkeit in einer Ökonomie, die homogenisiert, hierarchisiert und selektiert und immer nur nachträglich bepreist, und Angst, Unsicherheit angesichts des stets möglichen Verlusts der sozialen und materiellen Position. Und die Liebe gewinnt meiner Meinung nach ihre Funktionalität innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft genau dadurch, dass sie beansprucht, auf all diese Dispositionen eine Antwort zu geben, dass sie beansprucht, für all diese Probleme eine Lösung anzubieten. Auf die Getrenntheit und Einsamkeit antwortet die Liebe mit dem Versprechen einer romantischen Zweisamkeit. Und statt einer abstrakten Anonym verspricht sie eine konkrete, vertraute Beziehung, in der dem Subjekt eben geholfen wird, indem es nicht hilflos ist, die es auch in seiner Nähe überblicken kann. Inmitten von Misstrauen und Feindseligkeit behauptet sie Vertrauen und Loyalität und Zärtlichkeit und beansprucht, den unaufhebbaren Mangel zu beheben durch eine umfassende Befriedigung der tiefsten menschlichen Bedürfnisse. Sie verspricht, das ist auch zentral, die prinzipielle Austauschbarkeit zu beenden und von der ständigen Bewertung des Marktes zu befreien und damit die universelle Angst vor Verlust zu lösen, indem sie eine singuläre Beziehung realisiert, deren Wertschätzung an keine Leistung gebunden ist, sondern das Subjekt als solches meint. Das heißt, eine Liebe, die ohne alle Bedingungen formuliert wird, nicht an Status und Leistung gebunden ist und in der traditionell romantischen Formulierung für alle Ewigkeit gilt. Und in dieser Hinsicht finde ich es eigentlich ganz spannend. Ich weiß nicht, ob es das hier in Hamburg auch gibt. Ich habe es auf dem Weg hierher nochmal gesehen, dass es mittlerweile auch in Deutschland, es gibt es in anderen Gegenden wohl schon länger, diese Tradition gibt, romantische Zweierlieben zu symbolisieren dadurch, dass kleine Vorhängeschlösser an Brückengeländer oder so angebracht werden. Darin symbolisiert sich vielleicht auch der Knast der Liebe, aber auch die Festigkeit, das Festhalten, die Sicherheit gegenüber einer anonymen Öffentlichkeit. Genau hier, in diesem Zusammenhang dieser affektiven Strukturen von wahren Beziehung und Liebesbeziehung, unterhält die romantische Liebe ihre Beziehung zur kapitalistischen Ware, mit der sie historisch, wie gesagt, gleich ursprünglich entsteht. Sie fungiert als Substitut, als systemkonforme Füllung jener Lehren, die die Ausdehnung des Kapitalismus im affektiven Gefüge sozialer Beziehungen reißt. Gegen die bürgerliche Kälte setzt die Liebe die ideologisch so formulierte weibliche Wärme, gegen die Fremdheit die Vertrautheit, gegen die Anonymität die Geborgenheit, gegen den Mangel des Marktes die garantierte Fülle der Partnerschaft, gegen die ökonomische Austauschbarkeit die ehrliche Unersetzbarkeit und gegen die allgemeine Angst die besondere Sicherheit, gegen die kapitalistische Konkurrenz die amoröse Loyalität. Allerdings, so wie auch der Kapitalismus immer ein prekäres, ein instabiles soziales Verhältnis darstellt, das immer wieder durch Krisen heimgesucht wird und immer wieder durch Krisen heimgesucht werden wird, ist auch die Beziehung zwischen Liebesbeziehung und wahren Beziehung prekär und instabil. Die Liebe kann das Versprechen, das sie gegenüber der wahren Beziehung, gegenüber dem affektiven Mangel der wahren Beziehung gibt, nicht einlösen. Sie ist prinzipiell mit der Aufgabe, die affektiven Mängel der wahren Beziehung zu beheben, überfordert, hoffnungsvoll überfordert, ließe sich sagen. Da sie einerseits als Beziehungsform privatisiert ist, vereinzelt ist und da sie andererseits von ihren Konstitutionsbedingungen her eben von der Verfügungsgewalt über materielle Reproduktion in der Gesellschaft, über Fragen des Politischen, des Ökonomischen, des Rechtlichen und so weiter ausgeschlossen ist, ist sie darauf verwiesen, in zunehmendem Maße eigentlich als rein affektives Verhältnis zu existieren oder als zuallererst affektives Verhältnis und als solches kann sie es mit den Problemen, die in der wahren Beziehung gestellt werden, nicht wirklich aufnehmen. Aus ihrer systemischen Überforderung erklärt sich meiner Meinung nach unter anderem ihr so häufig gewaltvoller Charakter und der so regelmäßig dramatisch-tragische Verlauf der Liebesbeziehung, weil die zu große Erwartung nicht erfüllt werden kann und notwendig zur Enttäuschung führen muss. Die ideologische Funktion der Liebe lautet Überwindung der Vereinzelung unter Beibehaltung der realen Trennung, mäßige Linderung der Symptome unter Aufrechterhaltung der Ursachen, deren Effekt sie ist. Allerdings weist sie darin, wie jede gute Ideologie, über ihre eigenen Bedingungen hinaus. Sie verweist also auch auf einen Zustand, in dem sie selbst nicht mehr nötig wäre, weil die Bedingungen, die sie nötig machen, der Kapitalismus nämlich, nicht mehr existierte. Allerdings lassen sich die mit den Beziehungsweisen von Ware und Liebe gestellten Probleme nicht, das ist zumindest meine These, nicht innerhalb dieser Beziehungsweisen lösen, sondern lassen sich nur lösen, wenn die Beziehungsweisen in ihren Beziehungen zueinander rekonfiguriert werden, wenn diese Beziehungsweisen selbst rekonstruiert werden, was meiner Interpretation nach auch der Anspruch der Revolutionswellen im 20. Jahrhundert war, der beiden großen Revolutionswellen 1917 sowie 1968, die beide in unterschiedlichen Weisen, teilweise in entgegengesetzten Weisen, aber dennoch genau darum auch bemüht waren, das Verhältnis dieser Beziehungsweisen neu zu konfigurieren, das Verhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit, das Verhältnis von Reproduktion und Produktion oder auch das Verhältnis von Liebe und Ware neu zu gestalten. Abstrakt ließe sich sagen, dass mit dem Verhältnis dieser beiden Beziehungsweisen zueinander gestellte Problem dann aufknacken sich ließe, wenn die Pragmatik und die Materialität in jene Beziehung einkehren würde, aus denen sie der Leidenschaft halber ferngehalten wird und die Zärtlichkeit in jene Beziehung Einzug erhalten würde, aus denen sie täglich im Interesse der Effizienz vertrieben wird, nämlich aus den öffentlichen Beziehungen der Ökonomie, des Rechts und der Politik. Solange aber die gesellschaftlichen Beziehungen, die das materielle und politische, das ökonomische Leben bestimmen, keine menschlichen, sondern dingliche, keine Beziehung der Zärtlichkeit, sondern Beziehung der Konkurrenz sind, wird sich die Liebe aus dem Gefängnis, das sie selbst ist, nur schwer befreien lassen. Denn es ist eben genau diese Leere im Herzen der kapitalistischen Ökonomie, diese Leere im affektiven Gefüge der wahren Beziehung, die immer wieder die Zuflucht, die Flucht in die romantische Liebe produziert. Wenn das stimmt, dann lässt sich allerdings andersrum auch schließen, wie andere, nämlich solidarische Beziehungsweisen, abstrakt allgemein als Forderung beschaffen sein müssten, wenn sie die Notwendigkeit romantischer Liebe aufheben wollen, täten. Und diesbezüglich möchte ich mich jetzt doch nochmal auf einen Namen beziehen, nämlich Alexandra Kollontai, eine russische sozialistische Feministin aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts, die nämlich formulierte: "The closer the emotional ties between the members of the community, the less the need to seek a refuge from loneliness and marriage." Anders gesagt, je zärtlicher die gesellschaftlichen Beziehungsweisen, umso geringer das Bedürfnis nach Flucht in die Beziehungsweise der romantischen Liebe. Dankeschön.